Berechtigte Zukunftsangst. Viele Menschen im Land haben das Gefühl, dass unsere Gesellschaft wirtschaftlich auseinanderdriftet. Dass die Friedrich-Merze am oberen Ende immer reicher werden, weil sie von Mieteinnahmen und Unternehmensgewinnen profitieren und dass noch deutlicher die Zahl der vielen am unteren Rand der Gesellschaft steige, die den zunehmenden Reichtum der Oberschicht finanzieren, während sie selbst niemals die Chance haben werden, an solcher Vermögensbildung überhaupt teilzuhaben. Die Sorge ist berechtigt. Denn es gibt eine Nation, in der diese gesellschaftliche Spaltung deutlich weiter fortgeschritten ist und deren wirtschaftliche Entwicklung schon häufig vorgezeichnet hat, in welche Richtung sich auch andere westliche Demokratien wirtschaftlich entwickeln. Die USA.